Babarambo, das macht die Welt verrückt. Babarambo, mein Herz klopft mit, ja, Babarambo, bei jedem Schritt, denn Babarambo hat jeden Menschen zückt. Und siehst du, wo ein Mägdelein, ladest sie ein zum Stelldichein, sagt sie dir gern und willig zu, machst du mit ihr nur Babarambo, Babarambo, das ist mein Takt, ja, Babarambo, der jeden packt, denn Babarambo, das macht die Welt verrückt. Thank you.